Herz, wenn du mir sagst, wir werden niemals auseinandergehen und glücklich sein. Klopf auf Holz und nicht auf Eisen oder Stein, klopf nur auf Holz allein, dann trifft es ein. Doch bitte freu dich nicht zu früh, sonst kommt es anders irgendwie. Das große Glück, das man zerredet, kann vergehen. Doch bitte freu dich nicht zu sehr, sonst kommt es anders hinterher. Und klopf auf Holz, dann kann uns beiden nichts geschehen. Klopf auf Holz, dass unser Los gewinnt und unsere Träume Wahrheit sind in kurzer Zeit. Klopf auf Holz, wenn wir uns Pläne machen über eine schöne Zeit, die noch so weit. Doch bitte freu dich nicht zu früh, sonst kommt es anders irgendwie. Das große Glück, das man zerredet, kann vergehen. Doch bitte freu dich nicht zu sehr, sonst kommt es anders hinterher. Und klopf auf Holz, dann kann uns beiden nichts geschehen. Oh, bitte freu dich nicht zu sehr, sonst kommt es anders hinterher. Und klopf auf Holz, dann kann uns beiden nichts geschehen.